Oh, wie ernst und wie so wichtig ist doch diese letzte Zeit, da die Völker tief im Schlafe jagen nach der Eitelkeit. Seht, schon geht der Tag zu Ende und die Abendzeit ist da. Der Herr wird bald erscheinen mit der heiligen Engelschar. Ja, der Heiland wird bald kommen, ja, der Heiland wird bald kommen, kommen mit den Engeln in des Vaters großer Herrlichkeit. Und dann werden alle frommen, und dann werden alle frommen bei dem Herrn sein alle Zeit, bei dem Herrn sein alle Zeit. Während wir in Zion stehen, auf der Wahrheit ew'gem Grund, wird zerstört das große Babel, wie's gesagt aus Gottes Mund. Heil'ge Boten laut verkünden, heben hoch des Herrn Panier. Der Heiland kommt wieder, ja, er ist schon vor der Tür. Ja, der Heiland wird bald kommen, ja, der Heiland wird bald kommen, kommen mit den Engeln des Vaters großer Herrlichkeit. Und dann werden alle frommen, und dann werden alle frommen bei dem Herrn sein alle Zeit, bei dem Herrn sein alle Zeit. Bald wird's kommen, unser König von dem Herren Himmelsthron, um zu richten alle Völker, geben's jedem seinen Lohn. Allen Heiligen der getreue Richter dann die Krone gibt. Oh, alle Ehre unserem Heiland, der uns so geliebt. Ja, der Heiland wird bald kommen, ja, der Heiland wird bald kommen, kommen mit den Engeln des Vaters großer Herrlichkeit. Und dann werden alle frommen, und dann werden alle frommen bei dem Herrn sein alle Zeit, bei dem Herrn sein alle Zeit.